Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Die Herrschaft der abstrakten Zeit. Zweiter Teil. Was ist die abstrakte Zeit? Im zweiten Teil unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit hören wir einen Vortrag von Norbert Trenkle zum Thema Was ist die abstrakte Zeit? Trenkle ist Mitglied der Theoriegruppe Krisis, welche 2005 in Neudietendorf ein Seminar zur Herrschaft der abstrakten Zeit durchführte. Norbert Trenkle beginnt seinen nun folgenden Vortrag mit dem Versuch einer Bestimmung der abstrakten Zeit. Was ist eigentlich abstrakte Zeit? Was ist das? Wir hatten ja schon einige, in der Diskussion vor allem, dann einige Beispiele aus dem Alltag, also Alltagserfahrung, die jeder kennt, der ständige Blick auf die Uhr oder der Terminkalender, wo sich ja die Frage stellt, was machen wir da? Wir strukturieren unseren Tag, unsere Wochen nach einem objektiven Maßstab, nach einem objektivierten Maßstab, letztlich nichts anderes als dem vorausgesetzten linearen und homogenen Verlauf der Zeit. Also ist hier diese Zeit, die wir auch im Alltag ständig spüren oder mit der wir im Alltag ständig umgehen, die unseren Alltag strukturiert, besser gesagt, ist der Rahmen, in den wir unser Handeln einordnen. Sie ist also ein äußerer Rahmen, der gefüllt wird. Man kann sich es vielleicht plastisch machen am Terminkalender am Anfang des Jahres, der dann meistens noch relativ leer ist, da ist noch wenig drin enthalten. Bei manchen ist es schon sehr voll, aber bei mir ist er immer erstmal leer zumindest. Und dann werden ja so Termine hineingesetzt. Also man hat da diesen Rahmen und das ist so für mich ein sehr anschauliches Bild eigentlich. Zu sagen, hier haben wir diesen Rahmen und jetzt ordne ich meinen Jahresverlauf nach diesem Rahmen. Das Gleiche gilt natürlich, wo wir im Alltag ständig irgendwelchen Terminen hinterherhetzen. Also wir wissen dann, wir haben genau so und so viel Zeit für etwas und müssen uns danach richten. Also hier ist sozusagen, hier wird das plastisch, wird das direkt spürbar. Und jeder kennt das auch, dass die Zeit, man sagt es dann so, immer schneller verläuft. Also letztlich, dass die Zeit immer dichter wird, dass es immer mehr in die gleiche Zeit, die ja nicht mehr wird, hineingepresst werden muss. Wir hatten ja schon in der Diskussion auch mehrfach festgestellt, dass es natürlich nicht die Technik ist, die Uhr oder der Kalender oder auch der Terminkalender, die uns beherrschen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich in diesen Instrumenten, um es mal so auszudrücken, ausdrücken. Aber bevor ich näher auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhang eingehe, noch ein Blick darauf, was diese Zeitform ausmacht. Also was ist eigentlich diese abstrakte Zeit? Was zeichnet sie aus? Wenn wir sagen können, dass die Uhr und der Terminkalender uns den Rahmen für unser Handeln vorgeben, also als Bild, um uns das vorzustellen, was ist die abstrakte Zeit als Metapher, als Analogie, dann spiegelt sich darin schon ein grundlegendes Merkmal dieser abstrakten Zeit in diesem Rahmen, der da vorgegeben wird. Ihrem Wesen nach, das stelle ich jetzt erstmal so eher definitorisch fest, wird das dann versuchen in der Argumentation zu begründen. Also ihrem Wesen nach ist die abstrakte Zeit eine inhaltsleere Form und als solche zugleich ein Zwangsprinzip. Ein Zwangsprinzip, das alle Inhalte, die in diese leere Form hineingepresst werden, hineingezwängt werden, auf eine bestimmte Art und Weise bestimmt und prägt. Man hatte ja gestern auch schon Newton erwähnt, die newtonsche Zeit, die absolute und wahre Zeit. Also Newton spricht von der Zeit als der absoluten, wahren und mathematischen Zeit, die ohne jede Beziehung zu irgendetwas Äußerem völlig gleich fließt. Das ist diese Homogenität, das ist das Absolute, also losgelöst von allen Ereignissen. Und sie verläuft unabhängig von allen sinnlichen Einflüssen. Sie ist der Rahmen, in dem sich etwas abspielt. Für uns moderne Menschen ist das ja relativ selbstverständlich. Auch das kam ja gestern schon in der Diskussion. Aber selbstverständlich ist das nun wirklich überhaupt nicht. Ich möchte noch mal kurz erinnern an die Beispiele, die genannt wurden aus nicht-kapitalistischen Gesellschaften und Kulturen. Also ich denke, man kann am besten noch sich klar machen, was die abstrakte Zeit ist, im Kontrast zunächst einmal zu anderen Zeitformen. Damit ist die abstrakte Zeit natürlich noch nicht bestimmt in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang, aber zunächst einmal kann man sich deutlich machen, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Moshe Postone, auf den ich jetzt hier sehr stark beziehe im Referat, hat die Zeitvorstellungen nicht-kapitalistischer Kulturen und Gesellschaften im Kontrast zur modernen Kategorie der abstrakten Zeit unter dem Sammelbegriff der konkreten Zeit zusammengefasst. Er versteht darunter eine Zeit, die von Ereignissen abhängt und nicht von ihnen abtrennbar ist. Also die Zeit wird durch die Ereignisse überhaupt erst nicht nur wahrnehmbar, sondern strukturiert. Sie ist also untrennbar mit bestimmten Inhalten verbunden. Also zum Beispiel die Zeit, die man benötigt, um ein Feld umzupflügen oder zu Fuß zum Wochenmarkt zu gehen oder einen Rosenkranz zu beten. Oder auch die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Also es sind immer bestimmte Ereignisse, bestimmte Handlungen, bestimmte Aktivitäten, die hier die Zeit strukturieren. Man kann sich die Zeit gar nicht vorstellen, als nur im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Dabei ist zu beachten, dass es hier tatsächlich nicht einfach um die konkrete Zeit geht, ich sagte das gestern schon in der Diskussion, sondern um konkrete Zeiten. Das heißt, es handelt sich hier um ganz verschiedene Zeitdimensionen. Die Zeit, in der ein Rosenkranz gebetet wird, zum Beispiel, gehört einer anderen Zeitdimension an, als in der ich am Feld umflüge oder in der ich zum Wochenmarkt gehe. Das sind unterschiedliche Zeitdimensionen, die hier nebeneinander stehen und die keinesfalls auf einen Nenner gebracht werden. Also insofern ist der Begriff konkrete Zeit, man kann vielleicht auch sagen, er ist insgesamt problematisch. Im Kontrast zur abstrakten Zeit, denke ich, macht er etwas deutlich. Im Kontrast zum Begriff der abstrakten Zeit macht der Begriff der konkreten Zeit oder der konkreten Zeiten deutlich, dass es hier einen qualitativen Unterschied gibt, der darin besteht, dass die Zeit strukturiert wird von Ereignissen. Bei der abstrakten Zeit ist sie davon losgelöst. Bei den konkreten Zeiten ist die Zeit eine unabhängige Variable, unabhängige Größe. Sie verläuft also unabhängig von den konkreten Ereignissen und Inhalten. Und diese Zeit ist damit ex definitionem leer. Also sie hat keine bestimmten Inhalte, sie ist nicht an bestimmte Inhalte gebunden, sondern sie stellt eine spezifische Form dar, die prinzipiell mit jedem Inhalt gefüllt werden kann. Das ist ja das Universalistische an ihr. Also sie ist ein Rahmen, der absieht von dem Inhalt und der gleichgültig ist gegenüber dem Inhalt. Also sie ist abgelöst von aller sinnlichen, empirischen, konkreten Erfahrung und Erscheinungswelt. Sie steht jenseits dieser Erscheinungswelt, jenseits der Dinge als Rahmen. Ich kann das vielleicht deutlich machen nochmal an einer Bestimmung, die Kant vornimmt. Er sagt hier in seiner Kritik der reinen Vernunft, die Zeit, also er spricht natürlich von der Zeit, Kant tut dann ja so, als wie überhaupt das ganze bürgerliche Denken, er hat ja eine Vorstellung von der Zeit überhaupt, also die überall gilt oder entwickelt diese Vorstellung. Ihm zufolge hat die, also Kant zufolge hat die Zeit, das ist ein Zitat, nur eine Dimension. Verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nacheinander. Also so etwas wie verschiedene Zeitdimensionen, die nebeneinander existieren, wie in nicht-kapitalistischen Gesellschaften, wird hier ausgeschlossen. Es ist ja dieser homogene Raum. Also können die Zeiten immer nur nacheinander sein? Es können natürlich Ereignisse parallel zur gleichen Zeit stattfinden, das ist klar. Aber die Zeit als solche, als vorausgesetzte Kategorie a priori, da kann es nur jeweils ein Nacheinander geben. Also, die Zeiten sind nicht zugleich, sondern nacheinander. So wie verschiedene Räume nicht nacheinander, sondern zugleich sind. Das Raum und Zeit sind bei Kant die beiden Kategorien a priori der Aperzeption, der Wahrnehmung. Verschiedene Zeiten sind nur Teile eben derselben Zeit. Also da ist etwas Doppeltes ausgedrückt. Es sind verschiedene Wesensmerkmale der abstrakten Zeit ausgedrückt. Erstens das Universalistische an ihr. Sie gilt überall und gleich. Es gibt keine Zeiten parallel, sondern es gibt nur die Zeit. Zweitens, diese Zeit, also verschiedene Zeiten sind immer nur Teile dieser Zeit. Und das sagt er dann auch, sie ist dann entsprechend homogen und gleichmäßig aufteilbar. Also eine homogene Zeit, eine lineare Zeit. Und sie ist abgelöst von aller Sinnlichkeit. Sie ist jeder Sinnlichkeit vorausgesetzt. Bei Kant ist das im Gegensatz zu Newton, von dem er sich da abgrenzt, ist die Zeit keine objektive Größe. Also er sagt nicht, dass es eine objektive Zeit an sich gibt, so wie Kant ja überhaupt sagt, wir können gar nicht sagen, was die Dinge an sich sind, sondern wir können nur immer sagen, wie wir die Dinge wahrnehmen. Aber als Kategorie der subjektiven Wahrnehmung ist bei Kant die Zeit eine Kategorie, wie er sagt, a priori, eine bestimmte Form, die jeder Wahrnehmung und jeder Strukturierung, also jeder Wahrnehmung vorausgesetzt ist und die überhaupt erst unsere Wahrnehmung strukturiert. Also ohne diese Kategorien a priori könnten wir gar keine strukturierte wäre unsere Wahrnehmung überhaupt nicht strukturiert. Das sind die beiden wesentlichen Kategorien, a priori die beiden Kategorien Raum und Zeit. Das hier ist das Konstrukt, unser Ladeprogramm. Wir können alles laden, Räume, Kleidung, alles, was wir brauchen. Das hier ist nicht wirklich? Was ist die Wirklichkeit? Wie definiert man das, Realität? Wenn du darunter verstehst, was du fühlst, was du riechen, schmecken oder sehen kannst, ist die Wirklichkeit nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von deinem Verstand. Das ist die Welt, wie sie heute existiert. Willkommen in der Wüste der Wirklichkeit. Insofern existiert für Kant die Zeit also nicht an sich, sondern sie existiert nur in den Subjekten. Aber, und das stellt insofern gegenüber Newton einen, wenn man so will, Erkenntnisfortschritt dar, als er hier von dieser die abstrakte Zeit in gewisser Weise relativiert. Also sagt eben nicht, das ist was Objektives, was immer und ewig gilt, sondern es gilt nur für das Subjekt, für das Vernunftsubjekt, das ja auch eigentlich singular betrachtet wird. Also wir alle als Subjekte bilden gewissermaßen Teile dieses transzendentalen Vernunftsubjekts. Also soweit wir Subjekt sind, sind wir das als Individuen, als Teil oder als Ausprägung dieses transzendentalen Vernunftsubjekts. Er relativiert es also insofern die Kategorie der abstrakten Zeit, als er sie in das Subjekt zurücknimmt, aber er enthistorisiert es sie natürlich zugleich, indem er nicht sagt, diese Zeit, diese abstrakte Zeit, die für ihn die Zeit schlechthin ist, hat etwas mit bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen zu tun, sondern das ist die Zeit der menschlichen Wahrnehmung überhaupt. Nun sind, und das wissen wir, das brauche ich hier nicht extra zu betonen, ist das eine Vorstellung, die der bürgerlichen Philosophie überhaupt entspricht, nämlich die eigenen Kategorien, die Kategorien, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft herausgebildet haben, als universelle zu begreifen und enthistorisieren. Also das sind die Kategorien, des Menschen überhaupt, der menschlichen Gesellschaft überhaupt. Alles andere sind allenfalls Schrumpfformen oder Vorformen und primitive Formen davon, aber es gibt letztlich diesen Maßstab dieser universellen Kategorien. Das gilt ja für die Zeit genauso wie für die Arbeit oder für die Vernunft und so weiter und so fort. Das ist ja, das brauche ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Also wir haben es hier zu tun mit einer historischen Rückprojektion, einer unbewussten historischen Rückprojektion bestimmter historischer Kategorien in die menschliche Gesellschaft überhaupt. Was wir nun fragen müssen ist, worin besteht der Zusammenhang, der spezifisch historische Zusammenhang zwischen dieser Kategorie der abstrakten Zeit und der Gesellschaft, in der sich der spezifischen Gesellschaftsform, in der sich diese Kategorie der abstrakten Zeit herausbildet. Also worin besteht der Zusammenhang zwischen der abstrakten Zeit oder der Kategorie der abstrakten Zeit und der kapitalistischen Gesellschaft? Und zweitens, wieso können wir von einer Herrschaft der abstrakten Zeit sprechen? Wieso beherrscht uns diese Zeit? Worauf basiert diese Herrschaft und wie vermittelt sich diese Herrschaft? Nun verweist schon die Struktur und der Charakter der abstrakten Zeit als inhaltsleere und vereinheitlichende Form mit allgemeinem Gesetzescharakter. Diese Struktur und dieser Charakter verweisen schon auf den inneren Zusammenhang mit dem grundlegenden Formprinzip der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich dem Wert. Der Wert, das brauche ich jetzt hier nicht weiter ausführen, als bestimmte Form, vorausgesetzte Form, als universalistische Form, die sich über alles drüber legt, die zumindest dem Anspruch nach, was ihr dann alle nie gelingt, da komme ich dann auch noch zu sprechen, die gesamte Gesellschaft unter dieses Formprinzip subsumiert. Und das ist ja vollkommen analog zu dem Charakter und der Struktur der Kategorie der abstrakten Zeit. Der Zusammenhang zwischen Zeit oder abstrakter Zeit und Wert ist auch deshalb in diesem Zusammenhang, den wir hier diskutieren, auch leicht einsichtig, als der Wert nun einmal eine zeitlich bestimmte Kategorie ist, was ich gleich noch etwas ausführen werde. Wieso zeitlich bestimmte Kategorie? Wenn der Wert die Darstellung, die verdinglichte Darstellung abstrakter Arbeit ist, also vergangener Arbeit, was heißt das dann? Abstrakte Arbeit abstrahiert ja immer von jedem Inhalt, von jedem sinnlich konkreten Inhalt, wird also nicht bestimmt über das Produkt, über den Gebrauchswert der Ware, die hergestellt wird, über die konkrete Tätigkeitsform, sondern über die Verausgabung von menschlicher Energie überhaupt, das macht die abstrakte Arbeit aus. Und zwar ist es, wie wir alle wissen, eine rein quantitative Kategorie, also keine qualitative Kategorie. Sie bestimmt sich eben nicht über die Qualitäten der Produkte und den Inhalt und die Qualität der Tätigkeiten, sondern über die Quantität. Aber was macht diese Quantität aus? Auch eine Quantität muss ja eine Dimension haben. Und was ist die Dimension dieser Quantität? Das ist nichts anderes als die Zeit, die abstrakte Zeit. Abstrakte Arbeit ist also Verausgabung von abstrakter menschlicher Energie im Maß der Zeit. Entscheidend ist dabei, dass dieses Maß der Zeit kein überhistorisches ist. Also im traditionellen Marxismus wird das ja immer so rein definitorisch runterdekliniert. Ja, die Arbeitszeit bestimmt halt den Wert. Und es wird gar nicht danach gefragt, ja, was macht eigentlich diese Zeit aus? Wie kommt es überhaupt dazu, eine Tätigkeit im Maß der Zeit messen zu können? Es ist ja übrigens ein absoluter Unterschied zu sagen, die Zeit bestimmt sich über die Tätigkeit. Also etwa zu sagen, die Zeit in sagen wir mal, einer bäuerlichen, vorkapitalistischen Gesellschaft wäre eine Zeitdimension die bestimmt wird über die Zeitdauer, die eine bestimmte Tätigkeit nach vorhergegebenen, nach althergebrachten Maßstäben benötigt. Also etwa eine Zeit, die man benötigt, um ein Feld umzupflügen. Da wird die Zeit bestimmt über die Tätigkeit. Die Zeit wird also existiert nicht unabhängig von dieser Tätigkeit, sondern sie wird bestimmt über diese Tätigkeit. Im Falle der abstrakten Arbeit ist es ja genau umgekehrt. Da gibt es einen Zeitmaßstab und dieser Zeitmaßstab bestimmt, wie lange ich brauchen darf, um eine Tätigkeit auszuüben. Der ist also vorausgesetzt und der ist abstrakt. Das ist ein qualitativer Unterschied, der nicht übersehen werden darf, der aber in den traditionell marxistischen Analysen vollkommen untergeht, weil er immer so ganz unbefangen mit dem Begriff der Zeit operiert wird. Nun ja, die Zeitdauer einer Tätigkeit, das ist ja in diesem Verständnis etwas, was in allen Gesellschaften gilt. Alle Gesellschaften, auch Marx sagt das ja, diese berühmte Passage über die Ökonomie der Zeit in allen Gesellschaften. Er spricht da nicht davon, welche Zeit das eigentlich ist. Also man könnte es so ganz vage stehen lassen und sagen, in irgendeiner Weise hat Zeit immer eine Rolle gespielt. Aber das ist nicht das Verständnis, was der traditionelle Marxismus pflegt, sondern dieses Verständnis ist ja eines, wo die abstrakte Zeit im Grunde immer schon vorausgesetzt wird, auch als allgemein menschliche, als allgemein gesellschaftliche Kategorie. Und das Problem im Kapitalismus besteht dann eigentlich nur noch darin, dass etwa das Zeitmaß immer verdichtet wird oder dass eben ein Teil der Arbeitszeit den Lohnarbeitern weggenommen wird, um für die Kapitalverwertung. Die Kategorie der Zeit selber steht hier in der Regel gar nicht in Frage, sondern die wird hier vorausgesetzt. Ein wichtiger Punkt ist zu erkennen, dass diese Kategorie der abstrakten Zeit eben keinesfalls vorausgesetzt werden kann, sondern überhaupt erst mit dieser Form der Arbeit entsteht. Mit dieser Form, mit dieser Produktionsweise und damit auch mit dieser Form der Arbeit entsteht erst eine bestimmte Zeitvorstellung, die diesen homogenen Charakter hat, die homogen linear verläuft und die gleichzeitig vorausgesetzt ist als Rahmen, in dem sich bestimmte Tätigkeiten oder in dem sich dann die Arbeit abspielt. Also die abstrakte Arbeit, wenn wir von allem abstrahieren, was sinnlichen, empirischen, stofflichen Inhalt einer Tätigkeit ausmacht, was bleibt übrig? Ich wiederhole das, bleibt übrig die Verausgabung von abstrakter Energie im Zeitmaß der abstrakten Zeit. Wie ist hier bei dieser Bestimmung gewissermaßen ist die abstrakte Zeit schon vorausgesetzt? Logisch ist sie insofern vorgängig. Also wir können im Grunde nur von der abstrakten Arbeit sprechen, indem wir schon die Kategorie der abstrakten Zeit voraussetzen. Ich sage jetzt logisch, also nicht historisch, wie sich dann die verschiedenen Kategorien herausgebildet haben. Das ist nochmal ein eigenes Problem, was ich jetzt hier auch nicht lösen kann, was sich auch nur sehr schwer eindeutig lösen lässt. Ich glaube nicht, dass man da so eindeutige Vermittlungen finden kann, weil die Herausbildung dieser Zeitvorstellung weder einfach auf der materiellen Ebene angesiedelt ist, etwa die Herausbildung von Lohnarbeit, die spielt natürlich eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Also Moshe Postorin verweist etwa darauf, dass die ersten praktischen Anwendungen, um es mal so zu nennen, von dieser abstrakten, homogenen, gleichförmigen Zeit sich finden lassen in den Zentren frühkapitalistischer Produktion, nämlich im 14. Jahrhundert in den Zentren der Textilproduktion, außerdem und weiterhin im Bergbau, also dort, wo als erstes Lohnarbeit in größerem Stil unter kapitalistischen Bedingungen angewandt wird. Dort bildet sich, und das lässt sich, denke ich, schon historisch zeigen, als erstes so etwas heraus wie: Es sind nicht mehr die variablen Stunden, sondern es sind die fixen Stunden, die eingeläutet werden. Man versucht also einen homogenen, gleichmäßigen Tagesablauf zu bestimmen, über den genau definiert wird, wann die Arbeit beginnt und wann die Arbeit aufhört, weil ja auch diese Arbeitszeit entgolten wird. Also die wird ja bezahlt und beide, die Verkäufer der Arbeitskraft, als auch die Käufer der Arbeitskraft, ein Interesse daran haben, diesen Zeitraum exakt zu messen und zwar gleichförmig zu messen, unabhängig von der Jahreszeit, unabhängig von den lokalen Bedingungen. Also hier eine gleichförmige Messung der Zeit, in der ein Mensch sich verkauft hat, um zu arbeiten für jemand anderen, für eine Kapitalfraktion zu arbeiten. Dieser Zeitraum wird genau gemessen. Ich denke, das ist sicher historisch gesehen ein wichtiges Vermittlungsglied, aber nicht das einzige. Es gibt da natürlich auch noch Vermittlungen auf der geistesgeschichtlichen Ebene, der Ebene religiöser Vorstellungen, etwa über den Protestantismus, der sich wendet gegen die religiöse Zeit der katholischen Kirche, die Strukturierung durch Feiertage, also so eine bestimmte Vorstellung von homogener Zeit im Protestantismus. Was existiert oder setzt sich dadurch, was den Wochenverlauf angeht, also die 6 Tage Arbeit und 1 Tag zum Ausruhen und für den Gottesdienst und nicht dauernd irgendwelche Feste und Unterbrechungen durch Gebete und so, dieser überflüssige Schnickschnack, der muss weg. Also das ist eine Form von Abstraktifizierung der Zeit, die sich hier auch in den religiösen Vorstellungen durchsetzt und die ja sehr wirkungsmächtig ist. Also ich will diesen ganzen Vermittlungen, will und kann ich jetzt hier nicht nachspüren, obwohl ich denke, das wäre eine sehr lohnende Aufgabe. Postone hat das auch nicht eigentlich gelöst, er hat ein paar Hinweise gegeben. Ich glaube, er erhebt auch nicht den Anspruch, das historisch zu lösen, sondern er versucht es hier mehr logisch auch zu zeigen, nämlich den Zusammenhang zwischen der abstrakten Zeit und der abstrakten Arbeit. Ich sagte schon, dass der Unterschied zu Tätigkeiten in vorkapitalistischen Gesellschaften, Unterschied zwischen der abstrakten Arbeit und Tätigkeiten in vorkapitalistischen Gesellschaften in Bezug auf das Zeitmaß darin besteht, dass sich hier gewissermaßen etwas umkehrt. Nicht mehr die Tätigkeit bestimmt die Zeit, nicht das Umpflügen eines Feldes, gibt sozusagen ein Zeitmaß ab, sondern das Zeitmaß ist vorausgesetzt. Und vorausgesetzt ist es als allgemeine gesellschaftliche zeitliche Norm. Das heißt, es gibt eine gesellschaftliche Norm, eine gesellschaftliche Arbeitsstunde, die historisch variabel ist mit dem Produktivitätsniveau. Und diese gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit definiert, wie lange benötigt werden darf, um ein bestimmtes Produkt herzustellen, um eine bestimmte Ware herzustellen. Wird dieses Zeitmaß überschritten, braucht also jemand länger als diese Zeitnorm vorgibt, erhält er nicht den vollen Wert für seine verausgabte Arbeitszeit. Das ist jetzt nicht ganz sauber ausgedrückt. Der Wert einer Arbeitsstunde ist ja nicht der, misst sich ja nicht daran, wie lange ein einzelnes Individuum braucht, um ein Produkt herzustellen, sondern das ist die gesellschaftliche Norm. Also für die Herstellung, sagen wir, eines Stuhles darf ich 2 Stunden brauchen. Dieser Stuhl stellt dann den Wert von 2 Stunden Arbeitszeit dar, aber gesellschaftliche Arbeitszeit. Wenn ich für diesen Stuhl 5 Stunden brauche, dann stellt dieser Stuhl natürlich keine 5 Stunden, repräsentiert dieser Stuhl natürlich keine 5 Stunden gesellschaftliche Arbeitszeit, sondern weiterhin nur 2 Stunden gesellschaftliche Arbeitszeit. Und diese 3 Stunden, die ich länger gebraucht habe, liegen über der Norm und stellen deshalb auch keinen Wert dar. Damit ist deutlich gemacht, dass es hier eine objektivierte Norm gibt, die alle Menschen, die ihre Arbeitskraft verausgaben oder Waren herstellen, zwingt, sich also etwas aufzwingt, nämlich sich an diese Norm zu halten. Damit ist schon der wichtigste Aspekt dieser Herrschaftlichkeit der abstrakten Zeit genannt. Das ist ja eine Form von objektivierter Herrschaft. Ich muss mich dieser Norm unterwerfen und die wird nicht festgelegt von irgendeiner Instanz. Da gibt es nicht die Kirche, die definiert, für den Stuhl dürft ihr nur 2 Stunden benötigen. Und wenn jetzt der Papst wechselt, der sagt dann, nein, ihr könnt auch 4 Stunden brauchen. So ist es ja nicht. Sondern diese Norm ist objektiviert, sie bildet sich heraus, vermittelt über die Konkurrenz aller Warenproduzenten und tritt aber jedem einzelnen Warenproduzenten als allgemeine, universelle und objektivierte Norm entgegen. Insofern eben keine persönliche Herrschaft, sondern objektivierte Herrschaft, die sich in dieser zeitlichen Norm ausdrückt. Wer steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Wer hat dich beauftragt? Kann ich nicht sagen. Ich habe mein Büro nie verlassen. Ich habe mit ein paar Leuten telefoniert, anderen Typen wie ich, Spezialisten, die irgendwelche Details entwickelt haben. Niemand wusste, um was es ging. Hat auch keinen interessiert. Glaube ich dir nicht. Du hast es von Anfang an gewusst. Nein, Quentin. Das ist die alte Taktik. Jeder bleibt allein, damit die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und die Hintermänner lassen sich nie blicken. Welche Hintermänner? Na, der ganze Apparat, nicht wahr? Das Pentagon, multinationale Konzerne, die Polizei. Ich hatte recht. Genau das habe ich mein Leben lang gewusst. Ich habe dich gewarnt, Quentin. Niemand hat das Recht, mich paranoid zu nennen. Wir müssen hier raus und die Sache an die Öffentlichkeit bringen. Hallo. Du hast keine Ahnung. Dann hilf mir bitte, sag, wie es ist. Es ist vielleicht für dich schwer zu verstehen, aber es gibt keine Verschwörung. Niemand trägt die Verantwortung. Es ist letztlich eine sinnlose Stümperei unter der Illusion eines Meisterplans. Wann begreifst du das? Big Brother hat's nicht auf dich abgesehen. Was soll denn das für eine beschissene Erklärung sein? Die beste, die ihr kriegen könnt. Ich analysiere und ziehe den einzig vernünftigen Schluss daraus. Und der ist da oben, gibt es niemand. Jemand hat den Auftrag für dieses Ding erteilt. Was für ein Ding? Nur wir wissen, was Nein, es ist. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Aber wir wissen mehr als jeder andere. Vielleicht wussten manche irgendwas, bevor sie gefeuert wurden oder abgewählt oder verkauft. Aber wenn dieses Ding jemals einen Zweck hatte, dann wurde er falsch interpretiert oder ging unterwegs verloren. Das hier ist ein Hirngespinst. Denkt ihr, irgendwer will Fragen stellen? Die wollen nichts anderes als ein sauberes Gewissen und einen fetten Barscheck. Ich habe mich monatelang für das Ding hier abgerackert. War ein echt cooler Job. Wozu steckt man Menschen hier rein? Weil es existiert. Entweder du benutzt es oder gibst zu, dass es völliger Quatsch ist. Aber es ist absolut sinnlos. Quentin, genau das meine ich. Wie weit sind wir gekommen? Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Nicht wirklich. Es ist nur zum Heulen. Du machst mich krank, Worth. Ich mach mich auch krank. Wir sind beide Teile dieses Systems. Ich entwerfe eine Schachtel und du drehst deine Runden. Es ist, wie du sagst, Quentin. Verlier den Kopf nicht, mach nichts kompliziert, achte nur auf das, was vor dir liegt. Niemand will doch das große Ganze erkennen. Das Leben ist zu kompliziert. Im Ernst, was soll das? Wir sind doch nur hier, weil dieses Ding außer Kontrolle ist. Ich hatte schon gesagt, dass diese Norm sich historisch ändert. Die Zeit, die benötigt wird, gesellschaftlich, gesellschaftliche Arbeitsstunde, um, bleiben wir beim Beispiel, einen Stuhl herzustellen, verändert sich historisch in dem Maße, wie das Produktivitätsniveau voranschreitet. Also sie wird geringer, es wird da eben nicht mehr 2 Stunden, sondern nur noch 1 Stunde oder nur noch 1/2 Stunde. Das heißt, diese Norm verändert sich permanent historisch durch die Entwicklung des Produktivitätsniveaus. Und indem ich das sage, habe ich schon eine zweite Zeitdimension angesprochen, oder eine zweite Zeitform, die zum Wesen des Kapitalismus hinzugehört. Postone nennt das eine spezifische Form konkreter Zeit oder historische Zeit. Also wir hätten damit 2 Zeitformen. Also auf der einen Seite die abstrakte Zeit als statische Zeitnorm oder wie Postone sagt Gegenwartszeit. Und das zweite Zeitform, eine spezifische Form konkreter Zeit oder historischer Zeit, die nicht statisch ist, sondern historische Zeit, in der sich Veränderungen vollziehen. Beide Zeitformen oder beide Zeitdimensionen sind untrennbar miteinander verknüpft. Also man darf jetzt hier auch nicht missverstehen, diese konkrete Zeit oder spezifische Form konkreter Zeit hat einen anderen, ist nicht irgendwie etwas nicht kapitalistisches, sondern gehört natürlich zum Kapitalismus dazu, also die andere Seite der Abstraktion, ähnlich wie bei der abstrakten und der konkreten Arbeit. Insofern haben wir es hier zu tun mit einer inneren kapitalistischen Widerspruchsdynamik. Zunächst nochmal versucht, das etwas näher zu erläutern. Erstens, die abstrakte Zeit, warum ist sie statisch? Sie ist statisch, also sie ist Gegenwartszeit, weil eine gesellschaftliche Arbeitsstunde immer die gleiche Menge Wert darstellt. Das ist unabhängig vom Produktivitätsniveau. Der Wert, wenn der Wert darüber sich bestimmt, dass er die Darstellung vergangener Arbeitszeit ist, und zwar vergangener abstrakter Arbeitszeit, dann ist hier vom Inhalt abstrahiert. Und dieser Wert ist konstant. Also eine gesellschaftliche Arbeitsstunde, die jeweils neu definiert wird, stellt immer die gleiche Menge Wert dar. Was sich aber verändert historisch, ist die Bestimmung dieser Zeitnorm, die inhaltliche Bestimmung. Hier gibt es dann eben doch eine inhaltliche Bestimmung. Also der Wert ist eben nicht inhaltsleer. Er ist immer er ist inhaltsleer als Form, aber er muss immer mit bestimmten Inhalten gefüllt werden. Also er kann ohne einen bestimmten stofflichen Inhalt gar nicht existieren. Er braucht den stofflichen Träger, auf den ist er angewiesen. Der Wert braucht immer auch einen Gebrauchswert als Träger des Werts. Insofern gibt es eine inhaltliche Bestimmung des Werts und auch dieser Zeitnorm. Diese Zeitnorm, diese gesellschaftliche Arbeitsstunde, ich sagte es ja schon, wird historisch ständig neu bestimmt, rekonstituiert, wie Verstone sagt. Sie wird bestimmt durch die Produktivität oder man kann es auch anders ausdrücken, durch die Menge an Gebrauchswerten, die in einer Stunde produziert werden müssen. Bleiben wir mal bei einem bestimmten Typ von Gebrauchswert. Also wenn wir sagen, die gesellschaftliche Arbeitsstunde zur Herstellung von Stühlen bestimmt sich darüber, wie viele Stühle in einer Stunde auf einem bestimmten historischen Niveau hergestellt werden müssen, um diese Stunde Wert zu repräsentieren. Man kann es auch anders ausdrücken, mit fortschreitender Produktivität stellt jede einzelne Ware immer weniger Wert dar. Also wenn die gesellschaftliche Norm lautet, 10 Stühle in einer Stunde, dann stellt eben der einzelne Stuhl nur ein Zehntel Wert einer Stunde dar, einer gesellschaftlichen Arbeitsstunde. Wenn die Norm, sagen wir mal, vor 100 Jahren gelautet hat, ein Stuhl in einer Stunde, dann war eben dieser eine Stuhl eine Stunde wert, eine gesellschaftliche Arbeitsstunde wert. Also hier wird diese Norm bleibt gleich, sie wird jeweils neu bestimmt durch die Menge an Gebrauchswerten, die in dieser Norm gewissermaßen enthalten sein müssen. Insofern wird diese Norm immer wieder neu definiert durch die konkrete Seite der Warenproduktion. Also wir haben es hier gewissermaßen mit einem scheinbaren Paradox zu tun. Auf der einen Seite haben wir hier die abstrakte Norm. Diese abstrakte Norm ist einerseits unabhängig von jedem Inhalt bestimmt, als solche, als qualitative. Sie ist aber auf Inhalte angewiesen. Sie muss sich jeweils mit Inhalten füllen, um gesellschaftlich wirksam zu werden. Und wird dann gewissermaßen im zweiten Schritt jeweils neu definiert durch diese konkrete Seite, durch die von ihr selbst gewissermaßen gesetzte konkrete Seite. Also diese konkrete Seite ist nichts Vorgängiges, sondern wird zusammen mit dieser abstrakten Seite gesetzt. Das ist die innere Widerspruchsdynamik, die wir ja auf der Ebene der konkreten und der abstrakten Arbeit oder auf der Ebene von Tauschwert und Gebrauchswert wiederfinden. Also immer diese gleiche doppelte Widerspruchsdynamik von konkret und abstrakt innerhalb der kapitalistischen Form. Das war die abstrakte Zeit, was die zweite Zeitdimension oder Zeitform angeht, die spezifische, konkrete oder historische Zeitdimension. Konkret nennt sie Postone deshalb, weil sie eben nicht unabhängig ist, diese konkrete Zeitdimension. Sie ist abhängig von bestimmten materiellen, stofflichen Prozessen, nämlich von den Veränderungen der Produktivität. Ich betone nochmal, dass das etwas anderes ist als die konkreten Zeiten in nicht kapitalistischen Gesellschaften. Also es ist nicht einfach sozusagen ein Relikt dieser vorkapitalistischen Gesellschaften, sondern es ist eine ganz spezifische Form von Abhängigkeit, die nur innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft in dieser Form existiert. Ja, also dass eine, dass konkrete Zeit, dass eine Zeitdimension bestimmt wird durch die Masse an Gebrauchswerten, die in dieser Zeit hergestellt wird, oder durch das Produktivitätsniveau, was wiederum die Menge an Gebrauchswerten definiert. Das ist eine spezifische Form von Konkretion, von konkreter Zeit, die nur im Kapitalismus in dieser Form existieren kann. Diese konkrete Zeit ist aber zugleich eben keine Gegenwartszeit, sie ist nicht statisch, sie verändert sich. Insofern ist sie historische Zeit, und sie ist nicht einfach nur historische Zeit in einem unspezifischen Sinne, sondern in einem ganz spezifischen Sinne, dass sie nämlich zielgerichtet ist oder richtungsgebunden. Also es ist ihr eingeschrieben ein Zwang, auch eine Form von Zwang, nämlich dieser Zwang des Fortschritts. Des Fortschritts, des immer weiteren, der immer weiteren Steigerung der Produktivität. Das ist ja keine, auch, ist ja auch keiner freien Entscheidung überlassen, sondern das ist ja dieser Dynamik eingeschrieben, dass die Produktivität immer weiter gesteigert werden muss, vermittelt eben über die Konkurrenz, dieser Prozess. Und wir haben es hier, also insofern haben wir es hier zu tun mit zwei Formen von Zwang auf dieser kategorialen Ebene, nämlich einerseits dem Zwang der abstrakten Zeit, dieser gesellschaftlichen Norm, und zweitens dem Zwang, der dieser historischen Zeit eingeschrieben ist, nämlich diesem Zwang des Fortschritts der Produktivität. Und das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass die Zeit immer weiter verdichtet wird. Wir haben es hier also mit einem Prozess der Verdichtung der Zeit zu tun. Postone sagt, drückt es so aus, dass er sagt, die historische Zeit ist die Bewegung der Zeit im Gegensatz zur Bewegung in der Zeit. Also die historische Zeit bewegt die abstrakte Zeit, ohne sie auf in ihrer abstrakten Dimension zu verändern, aber die Veränderung findet auf der Ebene der konkreten Dimension statt, nämlich der Menge der Gebrauchswerte und damit der Produktivität und damit der Gebrauchswerte, so rum. Ich weiß nicht, ob es dadurch klarer geworden ist. Also mir selber hat es ein bisschen zur Veranschaulichung beigetragen, weil wir gestern ja auch immer von dem Zeitstrahl nur gesprochen haben. Den Zeitstrahl gibt es natürlich, aber der Zeitstrahl drückt nicht die Zweidimensionalität der Zeit im Kapitalismus aus. Und die Zweidimensionalität ist, denke ich, wirklich entscheidend, weil sie auf allen Ebenen der Wertvergesellschaftung diese Doppelheit von konkreter Seite und abstrakter Seite ausdrückt. Wir haben es überall hier zu tun mit einer Dialektik oder einem Widerspruch von konkreter und abstrakter Seite, die beide zusammengehören. Also Postone betont das zum Beispiel auch gegenüber Lukács, das nur so am Rande. Lukács vertritt die Auffassung Geschichte und Klassenbewusstsein, dass die bürgerliche Gesellschaft sich auszeichnet durch die Statik. Er sagt, die ist ja statisch, das ist die abstrakte Zeit, da erkennt er natürlich das Richtige, drückt das auch anhand von Kant aus und so, das ist also schon sehr, sehr scharf gesehen, und sagt aber, die bürgerliche Gesellschaft ist die statische Gesellschaft. Und was macht den Sozialismus aus oder was macht die Mission des Proletariats aus? Das ist der historische Prozess, in den der historische Prozess hineinkommt, in den die historische Dynamik hineinkommt, wird die bürgerliche Gesellschaft gewissermaßen in Richtung ihrer Aufhebung und damit des Sozialismus, ich sag's mal so, geschoben. Also die prozesshafte historische Zeitdimension ist für Lukács die, die auf die Überwindung des Kapitalismus hinführt. Und hier sagt Postone zu Recht, da stimme ich auch vollkommen mit ihm überein, dass diese beiden Dimensionen, also diese statische, die abstrakte Dimension und in diesem Fall die konkrete, in diesem Fall als die historische Dimension, das sind zwei Seiten des gleichen Verhältnisses, und diese Dialektik, die da existiert, ist eine immanente Dialektik, bei der man also nicht den Fortschritt in diesem nicht positiv besetzen kann, wie Lukács das tut, oder überhaupt der traditionelle Marxismus, sondern das einfach als ein Bewegungsmoment im Kapitalismus ansehen muss, dem auch eben der entsprechende Zwang innewohnt. Yeah. nähere mich auch schon dem Ende meines Referats, will aber auf einen wichtigen Aspekt noch hinweisen. Postone behandelt die abstrakte Zeit und die historische Zeit als die beiden Zeitdimensionen des Kapitalismus, die in einem dialektischen Widerspruchsverhältnis stehen. Soweit kann ich dem auch zustimmen. Was hier allerdings vorausgesetzt ist, ist, dass die abstrakte Zeit als universelle Zeit die gesamte kapitalistische Gesellschaft unterwirft und prägt. Tatsächlich ist es ja so, dass dieser Anspruch besteht. Also die abstrakte Zeit ist eine Zeit gewissermaßen mit universalistischem Anspruch, wenn man es so ausdrücken will. Sie tendiert dazu, sich die gesamte Gesellschaft zu unterwerfen, aber es wiederholt sich hier das gleiche Phänomen oder die gleiche Begrenztheit wie auf der Ebene der abstrakten Arbeit oder des Werts. Also dass dieses Unterfangen nie gelingen kann, sondern dass es strukturell und nicht nur historisch Grenzen gibt für die Universalisierung der abstrakten Zeit, weil nämlich ein erheblicher Teil des gesellschaftlichen Zusammenhangs sich gegen diese Zeitlogik sperrt und es deshalb logisch immer schon eine andere Zeitlogiken gibt, nämlich abgespaltene Zeitlogiken, also Sphären, in denen andere Zeitlogiken herrschen und die notwendig strukturell zum Kapitalismus dazugehören. Frieger Haug spricht ja hier auch davon, dass im Reproduktionsbereich eine andere Zeitlogik oder andere Zeitlogiken herrschen als im kapitalistischen Produktions- oder Arbeitsbereich. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, darauf hinzuweisen, dass es hier verschiedene Zeitlogiken gibt. Da gibt es also auch keine einheitliche Zeitlogik für den abgespaltenen Bereich, die Sphäre des Haushalts, der Pflege, der Fürsorge und so weiter. Das sind Zeitlogiken, die etwas anderes erfordern als die abstrakte Arbeit, nämlich sich einlassen auf den Menschen, auf den Gegenstand oder auf die Dinge selbst, also der Logik der Dinge auch zu überlassen oder der Logik oder der in der Fürsorge sich auf die Menschen einzulassen und deren Zeit empfinden und die Notwendigkeiten, die da vorhanden sind. Also hier kann nicht einfach der abstrakte Maßstab der sein, der den Zeitrhythmus vorgibt. Gleichwohl gibt es auch hier eine Verdichtung der Zeit. Auch diese Zeitlogiken, diese abgespaltenen Zeitlogiken, existieren ja nicht unabhängig vom Kapitalismus, sondern unterliegen seiner historischen Logik insofern, als sie im Zuge des Fortschreitens der historischen Zeit einer zunehmenden Verdichtung unterworfen sind. Im doppelten Sinne, sie unterliegen einer Verdichtung insofern, als einerseits es ja ein permanenter historischer Prozess ist, dass ein Teil dieser Zeitlogiken in dem Sektor der Warenproduktion, damit der abstrakten Arbeit und damit der abstrakten Zeit hineingezogen werden. Ach, das ist ja hier weitgehend bekannt, dass eben ein Teil der Haushaltstätigkeiten in Sektoren der Warenproduktion verwandelt werden oder auch der Pflegeindustrie und so weiter und hier diese abstrakte Zeit sich drüber legt und dann diese Bereiche genauso der abstrakten Zeitlogik unterworfen werden, ohne wirklich genau hineinpassen zu können. Insbesondere im Bereich der Pflege ist das ja auch ganz klar, selbst im Bereich der Pflegeindustrie, um es mal so zu nennen, geht dieses Schema der abstrakten Zeit niemals ganz auf. Aber hier gibt es also ein Hineinziehen von Teilen dieser, also Zurückdrängen dieser Zeitlogiken, dieser abgespaltenen Zeitlogiken, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine Verdichtung, weil gleichzeitig die abstrakte Zeit, die Zeit, in der ich meine Arbeitskraft verkaufen muss, ja immer weiter ausgedehnt wird. Jedenfalls, da spreche ich jetzt schon von dem aktuellen Prozess einer kapitalistischen Krise, die zwar einerseits darauf basiert, dass die Produktivität immer höher in die Höhe getrieben wird und andererseits sie sich aber so auswirkt, dass die Menschen immer mehr Zeit aufwenden müssen, um sich überhaupt reproduzieren zu können, weil sie abgeschnitten sind, weil von diesen Sektoren der hohen Produktivität, mit diesen Sektoren der hohen Produktivität gewissermaßen konkurrieren müssen. Also auch diejenigen, die nicht in diesen Sektoren der hohen Produktivität tätig sind und einer immer stärkeren Zeitverdichtung ausgesetzt sind, gerade deshalb immer mehr Zeit aufwenden müssen, um überhaupt das Nötigste zum Überleben zu bekommen. Und deshalb die Zeit, die übrig bleibt, um sich dem zu widmen, was ich hier abgespalten Zeitlogiken genannt habe, immer weiter schrumpft und insofern hier auch eine Verdichtung stattfindet. Also wir haben eine historische Zeitverdichtung, die sich durchzieht, also auf der Ebene der abstrakten Zeit und auf der Ebene der abgespaltenen Zeitlogiken und die gerade eben auch in dem aktuellen Krisenprozess einen immer größeren Druck erzeugt. Insofern kann man sagen, dass zwar einerseits dieser Krisenprozess den Inhalt hat, dass die Dimension der abstrakten Zeit in die Krise gerät insofern, als eben die Wertmasse immer weiter schrumpft und gleichzeitig aber die Herrschaft dieser abstrakten Zeit deswegen keineswegs gebrochen ist, sondern sich gerade in diesem Krisenprozess zusehends bemerkbar macht. Und das wirft dann natürlich auch so die Frage der Aufhebung der abstrakten Zeit auf, die ich jetzt hier nur so zum Abschluss ganz kurz anspreche. Das ist jetzt nicht Thema des Referats, aber ich denke so als Ausblick. Die Aufhebung oder die Befreiung oder Emanzipation von der Herrschaft der abstrakten Zeit, sie kann letztlich nur darin bestehen, sich kollektiv diesem Druck zu entziehen, also sich die Zeit wieder anzueignen in Form von Selbstorganisation und Kooperation. Und das heißt letztlich, sich, wo es geht, einerseits dem Druck der Verwertung zu entziehen, also dem Sektor der abstrakten Zeit, und andererseits genauso auf der Ebene der Individualisierung des Lebens, des Alltags, diese Individualisierung zu durchbrechen und hier auch auf dieser Ebene der abgespaltenen Zeitlogiken Formen von Kooperation und Selbstorganisation zu entwickeln, die dann bis zu einem gewissen Grad, zumindest ich rede jetzt hier von erstmal Gegenwehr innerhalb dieses Krisenprozesses, dieser Zeitverdichtung entgegenwirken. Ich habe ein ganz interessantes Beispiel etwas gelesen von dem Marco Fernandez, der auch in dem Buch geschrieben hat, Dead Man Working. Er hat einige Zeit in Argentinien bei den Piqueteros, hat da auch einen Artikel drüber geschrieben, den wir eventuell übersetzen werden. Und der beschreibt, wie, das sind ja die argentinische Arbeitslosenbewegung, ist das ja, die Piqueteros. Er beschreibt dort, wie der Druck auf die Menschen zugenommen hat in der ökonomischen Krise, immer länger zu arbeiten, immer längere Arbeitswege in Kauf zu nehmen, also Wege zur Arbeit, sodass wirklich eine extreme Zeitverdichtung stattgefunden hat, also wo auch für die Bewältigung des Alltags überhaupt keine Zeit mehr da war und gleichzeitig aber auch die monetäre Situation immer prekärer wurde. Also sie haben immer länger gearbeitet, immer mehr Zeit für Arbeitswege aufgewandt und hatten trotzdem immer weniger Geld und damit ist also eine doppelte Verdichtung und Verelendung, dass die Zeit knapp wird und das Geld knapp wird und nicht einmal die elementarsten Dinge des Alltags überhaupt bewältigt werden können. Und demgegenüber haben die Konsequenz daraus gezogen, also Teile dieser Bewegung, sich auf Stadtteilebene in einer Weise zu organisieren, dass sie einerseits, so gut es geht, der Lohnarbeit entziehen, also versuchen, an Geld zu kommen. Das geht dann zum Teil über staatliche Subsidien, aber auch, dass man einfach das Geld zusammenwirft, das vorhanden ist, und aber auch den Alltag organisiert in einer Weise, dass Gemeinschaftsräume existieren, dass gemeinsam gekocht wird, auf der Stadtteilebene eine gewisse Gesundheitsversorgung organisiert wird, Kinderbetreuung und so weiter. Und das hat also auf dieser erstmal sehr kleinen Ebene eine ungeheure Entlastung gebracht, also so dieser Zeitverdichtung erstmal entgegengewirkt und Räume geöffnet, um sich überhaupt wieder auch politisch, nennt es mal politisch, zu betätigen, also auch Gegenwehr zu leisten gegen diese Prozesse. Und es ist ja selber auch schon eine Form von Gegenwehr, weil es genau diese Individualisierung durchbricht, die in diesen Zeitformen ja mit angelegt ist. Es ist natürlich jetzt ein Beispiel, was sich bezieht auf einen sehr lokal begrenzten Raum. Das sind also kleine Initiativen von Selbstorganisation in den armen Stadtvierteln. Trotzdem denke ich, verweist es auf etwas, dass selbst auf dieser Ebene es durchaus Möglichkeiten gibt, sich diesem Zeitdruck zu entziehen, wenn entsprechende Formen der Kooperation und Selbstorganisation gefunden werden. Natürlich kann es nicht dabei bleiben. Selbstverständlich muss die Aneignung oder Wiederaneignung der Zeit eine sein, die dann auf die Gesellschaft als Ganze zielt. Aber dennoch, denke ich, sind solche Initiativen haben durchaus eine hohe Relevanz in so einem Krisenprozess, der eben durch eine zunehmende Verdichtung der Zeit charakterisiert ist. Sie hörten Was ist die abstrakte Zeit? Den zweiten Teil in unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit. Das Buch von Moishe Poston, auf das sich Norbert Renkle in seinem Vortrag mehrfach bezogen hat und an dessen Übersetzung aus dem Amerikanischen Renkle beteiligt war, heißt Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft. Darin versucht Moishe Poston eine Neuinterpretation der kritischen Theorie von Marx. Erschienen ist das Buch im Saira Verlag. Texte der Gruppe Krisis sind im Internet unter folgender Adresse zu finden: www.krisis.org. Der dritte Teil unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit wird den Zusammenhang von abstrakter Zeit und apokalyptischen Vorstellungen ausleuchten. Zu hören sein wird ein Vortrag von Ernst Lohoff. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder?